Hören Sie jetzt im Anschluss ans Hörspiel Tango a mi padre, eine Begegnung mit Dino Saluzzi und Anja Lechner von Karl Lippegaus. Dino Saluzzi wurde 1935 in eine Familie von Folkmusikern hineingeboren. Trotz Musikstudium und Vorstößen in die Avantgarde, er war Mitglied der berühmten Gruppe Musica Creativa, hat Saluzzi immer betont, dass die Folk-Elemente die wichtigsten Wurzeln seiner Musik seien. Sein Vater arbeitete in einer Zuckerrohrfabrik und konnte kaum die Familie ernähren von seinem Lohn. Sie hatten zu Hause kein Radio, keine Schallplatten, keinen elektrischen Strom und der Künstler aus Camposanto erzählt mir, wir lebten einfach nur nahe der Natur, der Folklore, der primitiven Musik der Indios, unberührt von irgendwelchen weißen Einflüssen. Mein Vater spielte Gitarre und Mandoline und später dann auch Bandoneon. Der Bandoneonspieler. Er steckte nur die Daumen durch die Handschlaufen, krümmte die übrigen Finger und half mit kleinen Seitwärtsbewegungen der Knie nach. Er hielt den Oberkörper gerade, den Kopf hoch und das Bandoneon weit von sich gestreckt, als fürchtete er, es könnte explodieren. Was er mache, sei keine Kunstmusik, erklärt mir Dino Saluzzi. Es entspringe direkt aus dem Leben mit den Gefühlen, Gedanken und Erinnerungen, die ihn auf seinem Weg begleitet haben. Mit 14 Jahren schon war er gezwungen, seine Heimat zu verlassen mit seinem Bandoneon. Mit 84 Jahren hat er den langen Weg nach Europa noch einmal auf sich genommen für eine kurze Duotournee mit der Cellistin Anja Lechner. Viele halten Dino Saluzzi für den größten lebenden Bandoneonspieler. Nach einem Konzert mit Anja Lechner in der Justinuskirche in Frankfurt-Höchst ergab sich die Gelegenheit zu einem kleinen Gespräch auf einer Bank im Pfarrgarten. My father was bandoneon player too. And many people, many friends came to our home in Camposanto. And I growing listen this kind of music. Because that's the reason what my music helps. Little bit, what I say, Los Andes test. Thank you. So oft das tönende Instrument vollkommen ausgezogen und mit Luft gefüllt war, drückte er es mit einem Schlag zusammen, die Musik brach mit einem seufzenden Zischen des Wachstuchs und einem dumpfen metallischen Klacken ab und der mühsame vorherige Melodieaufbau war dahin. Horacio Vázquez Rial, Tango, der dein Herz verbrennt. It's my toy. Yeah. And I play all the time my instrument. And my father gave me a new instrument. This instrument, what I have now, when I was 7 years old. Yeah, fantastic. And I learned by the hands of my father. And then I moved to the city in Salta. And after Salta, I moved to Buenos Aires and studied in Buenos Aires, composition, music in general. Als die erste Aufnahme mit Dino Saluzzi entstand, kannte ihn noch kaum jemand in Deutschland. Das war 1982 in Ludwigsburg. Und daraus entstand das Soloalbum Kultrum. Ich habe dich nie gesehen, du bist die Schallplatten, deren Klang des Nachts dieses Pariser Apartment erfüllt, schreibt der Romancier Julio Cortázar, die Tango-Legende der 30er Jahre, Carlos Gardel, heraufbeschwörend, als die Gefühle vieler Hörer von Schellackplatten um den Klang des Bandoneons kreisten. Tango ist eine Obsession. Dino Saluzzi sammelt leidenschaftlich alte Tango-Platten und lauscht ihnen allen Moden abgeneigt, voller Hingabe. Saluzzis Musik ist schwer irgendwo einzuordnen. Man täte ihr auch keinen Gefallen damit. Ihr eklektischer Charakter macht sie zeitlos und avanciert, wie das Schreiben von Clarice Lispector oder Jorge Luis Borges. Bei Saluzzi wird hörbar, wie Musik überhaupt entsteht. Thank you. In einem Dialog von Oscar Wilde erfährt man, Musik offenbare uns eine persönliche Vergangenheit, die uns bis zu diesem Augenblick unbekannt war und uns dazu bewegt, nicht erlebtes Unglück und nicht begangene Schuld zu beklagen. Jorge Luis Borges, Geschichte des Tango. Anja Lechner ist in Kassel geboren und war Schülerin von Heinrich Schiff und Janos Starker. Ihre ersten vier Alben waren allesamt Tangoplatten. Ihr Duopartner, der Argentinier Dino Saluzzi, kommt aus Salta, einer der nördlichen Provinzen. Seit er 14 war, hat er immer Musik gemacht in den verschiedensten Konstellationen. 1956 hatte Dino seinen Heimatort Camposanto in der Provinz Salta im Norden verlassen müssen und war, um seine Familie ernähren zu können, nach Buenos Aires gezogen. Dort lief er unter anderem Astor Piazzolla über den Weg, als der Begriff Tango Nuevo aufkam. Der Mann aus Salta hat sich immer dagegen gewehrt, seiner Musik Etiketten anzukleben. Nach einem Konzert in Düsseldorf sagte Dino Saluzzi einmal zu mir, ich will von meinem Leben, meinem Land, meinen Freunden und meiner Familie erzählen in der Musik. Mir kommt es nicht darauf an, bloß eine intellektuelle Demonstration von Musik zu präsentieren. Ich ziehe die Einfachheit vor. Ich möchte von Angesicht zu Angesicht sprechen. Anja Lechner. Ich denke, das gilt für alle Musik. Ich muss die Musik lieben. Dann kann ich sie auch spielen. Und dazu gehört aber natürlich auch, dass ich offen bin und bereit bin, in diese Kultur einzudringen, soweit es mir halt möglich ist. Aber es ist eben keine Musik, wo man sich das Notenblatt nehmen kann und sagen kann, so, jetzt spiele ich das mal. Dann bleibt da ganz, ganz wenig übrig von dem, was eigentlich drin ist. Und irgendwie suche ich mir immer wieder Musikformen, wo ich ganz weit reisen muss, um an den Kern der Musik zu kommen. zum Beispiel, wenn ich mit Dino Saluzzi spiele, dann gibt es auch solche Momente, wo ich in eine andere Welt entführt werde. Dino zum Beispiel spricht sehr oft davon, dass er auf sie, sagt er dann so, wartet, dass sie kommen. Das sind die Geister aus der Vergangenheit, die ihm die Melodien bringen. In diesen Momenten zum Beispiel merke ich richtig, wie sich sein Körper hin nach oben hin öffnet und wirklich etwas durch ihn hindurchströmt. Und das ist das, wohin ich denke, viele Musiker gerne kommen würden, dass man zum Medium wird, dass man einfach gar nicht mehr das selber macht, sondern das mit einem geschieht. Die Musik kommt zu einem und durch einen durch und kommt zum Publikum, zum Hörer. Durch das Radio begannen wir Carlos Gardel und die großen Sänger der Epoche zu hören. Der Tango wurde gleichsam ein Teil meines Bewusstseins und es ist die Musik, die mich zurück in meine Jugend und nach Buenos Aires schickt. Ich bin also ziemlich verstrickt in den Tango, obwohl ich auch sehr kritisch bin. Denn ich bin nicht einer von den Argentiniern, die glauben, der Tango sei das Wunder aller Wunder. Ich denke, dass der Tango im Ganzen, vor allem verglichen mit Jazz, eine sehr arme Musik ist. Arm, aber schön. Wie jene Pflanzen, die sehr einfach sind, die man nicht mit einer Orchidee oder einem Rosenstock vergleichen kann, die aber in sich eine große Schönheit besitzen. Julio Cortázar. Thank you. When I start to play different music, I was working with the Orchestra del Tango de Buenos Aires. Als ich begann, diese andere Musik zu spielen, war ich gleichzeitig Mitglied im Orchester del Tango de Buenos Aires. Während ich anfing, verschiedenste Emotionen aufzunehmen und verschiedene Arten von Musik zu machen, da verließ ich den Tango. Es half mir, in der Folge zu verstehen, worum es beim Improvisieren geht. Ich habe dann mehr und mehr improvisiert, aber nicht irgendeiner Schule nachfolgend, sondern melodisch. Was interessant ist, über eine Melodie spielst du eine andere Melodie. Das ist wunderbar. Und von da ab bis heute habe ich immer improvisiert. Ich habe kein Problem damit. Die Harmonik ist manchmal ähnlich wie im Tango. Denn Harmonie bedeutet Kultur, Stil ist Kultur und Form ist auch Kultur. Style is culture, Form, culture. In den Barockkirchen seiner Heimat in Salta kann man sich das Bandoneon gut vorstellen, das einst von Heinrich Band in Krefeld erfunden wurde. Weil die örtliche Kirche kein Geld für eine große Orgel hatte, konstruierte Heinrich Band das nach ihm benannte Bandoneon. In einem seiner letzten Interviews erzählte mir Astor Piazzolla vor seinem Tod, er sehe in Dino Saluzzi einen seiner wahren Nachfolger. Aber er spiele keinen Tango. Er spiele die Musik seiner Region, die Musik von Salta. Thank you. Inmitten von Violoncelli und Pianos sang Carlos Gardel mit einer Stimme, die schmerzte wie ein Messer, das eine Furche zwischen Sehnen und Muskeln schneidet. Der Zitronenbaum und die alten Waschtanks glänzten in der Sonne. Antonio Lobo Antunes, der Tod des Carlos Gardel. Geradezu zärtlich spricht Saluzzi am Ende unseres Gesprächs im Pfarrgarten der Justinuskirche in Frankfurt-Höchst den Namen eines toten Freundes aus, Leandro. So lautete der echte Vorname des Saxophonisten Gatto Barbieri. Mit dessen Album Latin America Chapter One hatten seinerzeit viele in aller Welt Dino Saluzzi zum ersten Mal gehört. In Buenos Aires entstand diese Aufnahme am 24. April 1973, mit der wir unsere Sendung beschließen wollen. Sie hörten im Anschluss ans Hörspiel nach Annie Ernaux Tango a mi padre, eine Begegnung mit Dino Saluzzi und Anja Lechner in Frankfurt, aufgezeichnet von Karl Lippekaus.